Hallo. Ich wollte noch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass heute um 18.30 Uhr vor dem KG2-Treffpunkt ist und die in der Spontandemo quasi die freie Bildung zu Grabe getragen wird, weil zum Beispiel die Studiengebühren ja eine soziale Selektion darstellen, also nicht für jeden frei zugänglich sind und die Wirtschaft immer mehr einen Einfluss auf die Bildung und auf die Uni hat, zum Beispiel ja durch die FAZ-Lounge. Und dass auch sonst, wenn irgendjemand da nicht kann, was natürlich hoffentlich wenige sind, die da nicht können, im Audimax immer noch Mitbewohner und Mitbewohnerinnen gesucht sind oder auch Leute, die einfach gerne zur Diskussion vorbeikommen können und auf einen Kaffee oder wie auch immer. Danke. Ja, meine Damen und Herren, letzten Dienstag haben aus gegebenen Anlass keine 5 plus 1 Gespräche stattgefunden, aber morgen geht es weiter. Eintragung nach der Pause. Ich brauche nur mal einen Überblick, wen ich denn noch nicht kennengelernt habe. Also 35 von Ihnen kenne ich. Wo? Heben Sie mal kurz die Hand. Okay, ja, dann kommen Sie in der Pause, dass wir das dann für morgen weitermachen. Ja, soziale Normen, das ist die Übersicht, die Sie haben schon im Plan der Vorlesung. Damit machen wir jetzt weiter. Das ist unser vierter und letzter Schlüsselbegriff. Soziale Normen, das ist ein eigenartiges Phänomen mit vielen Missverständnissen umlagert. Fangen wir vielleicht einfach mit einer Definition an. Soziale Normen, so nennen wir soziale Verhaltensmäßigkeiten, die in Fällen abweichenden Verhaltens durch negative Sanktionen bekräftigt werden. Das ist eine Formulierung von Heinrich Popitz. Finden auch einen Text in der Leseliste von ihm und Sie sollten wissen, dass Heinrich Popitz der Gründervater unseres Instituts für Soziologie in Freiburg ist. In den 60er Jahren wurde die Freiburger Soziologie gegründet. Also, soziale Normen, so könnte man sagen, sind Verhaltensmaße für menschliches Handeln. Durch Normen wird Verhalten in Situationen festgelegt. Normen schaffen so etwas wie Erwartbarkeiten und, so die Popitzsche Definition, sie werden durch Sanktionen abgesichert. Es war einer der Klassiker der Soziologie neben Marx und neben Max Weber, neben Alfred Schütz, neben Parsons, einen, den wir noch nicht kennen, Emil Durkheim, der Franzose, der soziale Normen für den soziologischen Tatbestand überhaupt erklärt hat. Sie erinnern sich, bei Weber war das Handeln im Mittelpunkt, bei Marx natürlich die soziale Differenzierung, die Klassenfrage. Jetzt bei Durkheim kommt die Normfrage ins Zentrum. Also, was sind überhaupt soziale Sachverhalte, Sachverhalte, mit denen wir uns in der Soziologie beschäftigen? Also Essen, Trinken, Schlafen, Denken, Produzieren, sich unterhalten, heiraten, Krieg führen, demonstrieren, sind das soziologische Tatbestände? Und Durkheims Antwort war sehr trickreich. Sie lautete: Sie sind es nur dann, wenn Phänomene sozialer Normierung dabei erkennbar sind. Nun könnte man gegen diese Vorgehensweise natürlich einwenden und sagen: Naja, das ist doch nur meine persönliche, individuelle Sache. Ob ich dies oder das tue, das hängt am subjektiv gemeinten Sinn oder meiner Erlebniswelt. Auf solche Einwände würde Durkheim antworten, ich zitiere ihn das, da schreibt er: Wenn ich meine Pflichten als Bruder, Gatte oder Bürger erfülle oder wenn ich übernommene Verbindlichkeiten einlöse, so gehorche ich damit Pflichten, die außerhalb meiner Person und der Sphäre meines Willens im Recht und in der Sitte begründet sind. Selbst wenn sie mit meinen persönlichen Gefühlen im Einklange stehen und ich ihre Wirklichkeit im Innersten empfinde, so ist diese doch etwas Objektives, denn ich habe diese Pflichten geschaffen, ich habe sie vielmehr auf dem Wege der Erziehung übernommen. Zitat Ende. Und dann heißt es an anderer Stelle, diese Typen des Verhaltens und des Denkens stehen nicht nur außerhalb des Individuums, sie sind auch mit einer gebieterischen Macht ausgestattet, Kraft deren sie sich einem jeden aufdrängen, er mag wollen oder nicht. Freilich, wer sich ihnen willig und gerne fügt, wird ihren zwingenden Charakter wenig oder gar nicht empfinden, da Zwang in diesem Falle überflüssig ist. Dennoch ist er aber eine diesen Dingen immanente Eigenschaft, die bei jedem Versuche des Widerstands sofort hervortritt. Zitat Ende. Das ist Emil Durkheim aus den Regeln der soziologischen Methode. Das finden Sie auch in unserer Bücherliste. Ja, soziale Normen, ein ganz eigenartiger Tatbestand. Ich habe das nicht geschaffen, Sie auch nicht. Sie durchziehen die verschiedensten Bereiche der menschlichen Existenz und sind mit größerer oder geringerer Sanktionsdrohung ausgestattet. Und die Bandbreite der Sanktionen ist sehr groß. Von der grausamsten Folter, mit der subjektive Einzelwille gebrochen werden soll, bis zu den peinlichen Situationen, in denen wir am Gelächter der anderen merken, dass wir gegen irgendein Gebot oder eine Vorschrift oder eine Sitte verstoßen haben, reichen die Sanktionen, mit denen eben soziale Normen bekräftigt werden. Mit sozialen Normen werden Erwartbarkeiten hergestellt. Also wenn ich in diese Vorlesung hier gehe, dann kann ich erwarten, dass Sie mir zuhören. Wenn ich auf der Straße einen Bekannten grüße, dann kann ich erwarten, dass er den Gruß erwidert. Also soziale Normen schaffen Erwartbarkeiten, an denen wir unser Handeln orientieren können. Also wenn ich Ihre Erwartung, dass ich jetzt, wie eben angekündigt, über soziale Normen zu sprechen, wenn ich diese Erwartung enttäusche und Ihnen irgendwelche unkalkulierbaren, seltsamen Wortfolgen präsentieren würde, wie das Sprachereignis letzte Woche, die Sanktionen ließen ja nicht lange auf sich warten. Wenn ich dann weiter Unsinn reden würde, dann entstünden herabsetzende Urteile, Gemurmel, der spinnt heute oder Konsequenzandrohungen, wir gehen raus, ist ja unmöglich hier, wir gehen überhaupt nicht hin und so. Ja, warum? Ich verletze dann eine soziale Norm, eine Verbindlichkeit. Ja, nun ist im bundesrepublikanischen Kontext diese ganze Debatte um soziale Normen, sie ist durchzogen von einem anderen Thema, belastet, würde ich sagen, durch die verbreitete Auffassung mit sozialen soziale Normen bezögen sich auf Werte oder sollten sich wenigstens auf Werte beziehen. Es hat auch in einigen Bundesländern, ich weiß gar nicht mehr, wie da der Stand der Reformen jetzt ist, hat es mal das Schulfach gegeben, Normen und Werte. Dann wurde das, glaube ich, in Ethik umgetauft. Also Werte. Deshalb dazu jetzt ein Exkurs. Und nun muss ich Ihnen gestehen, ich habe eigentlich nie so richtig verstanden, was Werte sind. Ich habe bei Werten, also bei höchsten Werten oder Grundwerten, bei der Diskussion um den Wertekonsens der Demokraten oder ich habe immer gewisse Schwierigkeiten dabei bei diesen Diskursen, soziologische Schwierigkeiten, weil Normen sind für mich eine klare Angelegenheit. Die kann ich mit Durkheim und Popitz gut identifizieren. Aber was in aller Welt sind Werte? Und in dieser schwierigen Situation habe ich es mir immer zur Gewohnheit gemacht, bei der Frage nach den Werten erstmal hier anzufangen. 10 Cent, das ist ein Wert. Das erkennen Sie, das muss ich jetzt auch nicht weiter erklären. Es kommt auch nochmal bei sozialen Medien Geld vor, das ist ein Wert. Und Sie wissen natürlich auch, dass das ein niederer Wert ist. Es gibt nämlich auch höhere Werte. Also, 20 Euro, das ist nun zweifelsohne ein höherer Wert. Es gibt noch höhere Werte. Klar, ich bin mir bewusst, dass ich an dieser Wertedebatte in Deutschland die Grundwerte, den Werteverfall, den Wertewandel und so weiter nun irgendwie vorbeigehe oder mich etwas unterhalb der Gürtellinie der Debatte bewege. Denn auf diese Werte sollen sich ja Normen nicht beziehen. Das sind eben materielle Werte. Bei Normen und Werte geht es um ideelle Werte. Ideelle Werte. Nun gibt es in der Philosophie seit Platon eine Metaphysik, die von der Existenz eines idealen Wertreichs ausgeht. Die Werte, so Platon, haben ein eigenes Sein, aber eben ein ideales Sein. Das ist eine tolle Idee natürlich, aber wir in der Soziologie können das nicht so gut überprüfen. Aber was für Soziologinnen und Soziologen auffällig ist, ist der Umstand, dass Werte in der bürgerlichen Gesellschaft immer in doppelter Gestalt auftreten, nämlich als materielle Werte und ideelle Werte, eine Doppelgestalt, und dass zu dem Lieblingsthema der Diskussion immer das Verhältnis von materiellen und ideellen Werten gehört. Das ist ein Dauerbrenner der Debatte. Sie kennen diese Themen alle. Im Verfallensein an die materiellen Werte gehen die ideellen Werte verloren. Klammer auf, Bildungsstreik 2009, Klammer zu. Oder anderer Diskurs, die neuen Ideologien des Konsumverzichts um ideeller Werte wegen Schaden der Wirtschaft und so weiter. Werte haben, darauf will ich Sie stoßen, Werte haben in unserer Gesellschaft eine Doppelgestalt oder, wie das mit einem alten, von mir hochgeschätzten Jazztitel heißt, Romances without finances is illusion. Romances without finances is illusion. Ja, was ist das für ein eigenartiges Phänomen, diese Doppelgestalt der Werte? Das ist nicht einfach zu klären. Vielleicht stellen wir uns einfach mal auf den Standpunkt eines vorbürgerlichen oder wie wir sagen vormodernen oder vorkapitalistischen Denkens. Was sagen da die Menschen? Sie sagen... Gesundheit. Sehr schön. Also, Sie wissen, das war jetzt kein soziales Handeln. Es fehlte der subjektiv gemeinte Sinn, sondern es war nur ein Verhalten. Okay, also, vorbürgerliches Denken. Was sagen Menschen da? Also, wir argumentieren nicht, was ihr Weltbild, wenn wir das mal ganz grob rekonstruieren würden, würde der vorbürgerliche Mensch sagen, es gibt Menschen und es gibt Dinge. Das heißt, es gibt Personen und es gibt Sachen. Es gibt auch Throne, Häuptlinge gibt's, Herrschaften gibt's, es gibt auch Tugenden und Laster, über die Priester und Moralisten wachen. Was gibt's noch? Es gibt Qualitäten und Modi des Kosmos, der Welt, worüber Philosophen und Naturforscher Aussagen machen. Das alles gibt's, aber er wird sich fragen, was sind Werte? Was sind Werte? Wo gehören Werte hin? Könnte überlegen, vielleicht bei Tugenden und Laster. Aber das ist ja auch schwierig, wenn Sie sich an Mondeville erinnern. Nicht? Private Laster, öffentliche Tugenden. Nicht? Den funktionalistischen Zusammenhängen, die Dieben gegen den Schlossern Arbeit. Nicht? Tugenden und Laster. Da gehören Werte ja auch nicht hin, es sei denn, man ist mit Werten meint den Verdienst der Schlosser, den Sie jetzt haben, wenn Sie mehr Schlösser einbauen. Vielleicht gehört es mehr zu Tugenden, könnte man vorbürgerlich fragen, aber Tugenden, lateinisch Virtus, meint so etwas wie Beharrlichkeit, Willensstärke, Tüchtigkeit. Virtus ist eine Kraft, eine Art Kraft, die neben Mut und Tapferkeit steht. Könnte auch sagen, Tugend ist eine Art Energie, sich an Normen zu binden. Also bei Tugend ist der Wert schlecht unterzubringen und in der Tat werden uns vorbürgerliche Menschen sagen, es sind die Dinge, die Wert haben, nicht die Personen. Personen haben nämlich keinen Wert, sondern Personen haben eine Würde. Also in der vorbürgerlichen Welt würde man sagen, Wert der Dinge, Würde der Personen. Sachen, die haben Wert, Personen haben Würde. Und so würde der vorbürgerliche Mensch sagen, es verletzt die Würde der Person, wenn man sie zu einem Wert macht. Warum? Denn Werte kann man messen. Man kann Stellenwerte skalieren, etwas ist mehr wert, weniger wert. Und wer seine Würde verwertet, der hat sie eigentlich schon verloren. Der prostituiert sich, er verwertet sich selbst. So könnte der vorbürgerliche Diskurs sich anhören. Und Sie merken, meine Damen und Herren, die moderne Welt, die konnte weder mit der Tugend noch mit der Würde viel anfangen. Sie braucht Werte, die sich verwerten lassen. Das heißt, sie braucht diese Gespaltenheit des Wertbegriffs. Und diese Gespaltenheit, die ist eminent. Also, materielle, ideelle Werte, diese Gespaltenheit. Und einer der Philosophen, Nikolai Hartmann, der kurz vor der breiten Wiederentdeckung steht, in 2 Jahren wird er wiederentdeckt, schätze ich mal so, ne? Nikolai Hartmann, ein Philosoph, der nun ganz entschieden auf dem idealen Sein der Werte bestanden hat, der konnte sich der Einsicht nicht entziehen, dass, wie er schreibt, Werten eine Verwertungstendenz innewohnt. Jeder Wert, schreibt er, hat, wenn er einmal Macht gewonnen hat über eine Person, die Tendenz, sich zum alleinigen Tyrannen des ganzen menschlichen Ethos aufzuwerfen, und zwar auf Kosten anderer Werte und auch solcher, die ihm nicht diametral entgegengesetzt sind. Ja, ich würde hinzufügen, höhere oder niedere Werte, jeder Wert geht auf Kosten anderer Werte. Das ist diese Eigenlogik von Wert. Für den höchsten Wert ist der höchste Preis nicht zu hoch und das gilt für den Manager genauso wie für den Wertphilosophen. Oder dem Banker, müsste man ja sogar sagen. Ne? Nun kann man sagen, ja, der höchste Wert, der allerhöchste, ganz oben, das müsste doch nun wirklich top sein, unschuldig und rein. Dagegen ist zu sagen, dass ja jedes Phänomen erstmal in einen Wert verwandelt werden muss, bevor es einen Stellenwert bekommt. Der zweite Schritt, der Stellenwert, und das gilt ja auch für den ganz oben. Und dies liegt eben an der Wertform, wie wir sagen, an der Eigenlogik des Wertes. Und diese Wertform, sie ist in gewisser Weise angreifend, negierend. Das hat Karl Marx immer tief empfunden in seiner Wertformanalyse. Der Wert ist angreifend. Sie finden das deutlich auch ausgesprochen von einem anderen Autor, Max Scheler, der ein dickes, dickes Buch über Werteethik geschrieben hat. Der sagt, ich zitiere, der letzte Sinn auch eines positiven Satzes, zum Beispiel, es soll sein, dass Gerechtigkeit in der Welt ist. Es soll sein, dass Schadensersatz geleistet wird. Der letzte Sinn eines positiven Satzes enthält also stets und notwendig den Hinblick auf einen Unwert. Den Hinblick nämlich auf das Nichtsein eines positiven Werts. Ich weiß nicht, ob Sie da folgen können. Das macht diesen aggressiven Charakter der Wertedebatte auf. Das Wertedenken ist seiner Natur nach aggressiv, denn das Reich der Werte ist eben nicht so, wie Platon sich das vorstellte, harmonisch auf dieser Erde, sondern Werte können konfligieren. Und am besten machen Sie immer Werteformulierungen mit oder. Frieden oder Gerechtigkeit. Frieden oder Gerechtigkeit. Freiheit oder Frieden. Sicherheit oder Abenteuer. Und so können Sie alle Werte der Reihe nach durchgehen. In dieser Wertelogik gilt eben, das Nichtsein des positiven Werts ist ein Unwert, die Vernichtung des Unwerts ist ein Wert. Und das ist eine Logik, die können Sie, wenn Sie Zeit haben, in Ruhe mal bei materiellen Werten, bei Geld, Kostenentschädigung, Schadenersatz und bei geistigen Werten, von denen Studierende ihrer Lage nach in der Regel mehr haben, einfach mal durchspielen. Also nochmal diese Wertelogik. Wir haben eben die Gespaltenheit, materielle Werte, ideelle Werte oder, wie es Pierre Bourdieu dann sagen würde, ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, ein bisschen flotter ausgedrückt. Ne? Und wir haben diese Wertlogik. Jeder Wert geht auf Kosten anderer Werte. Das Nichtsein des positiven Werts ist ein Unwert. Die Vernichtung des Unwerts ist ein Wert. Also Vorsicht, sage ich nur. Vorsicht bei der These, dass sich Normen auf Werte beziehen. Und historische Erfahrung kann lehren, dass Wertedebatten ganz hoch oben angesiedelt oft ein Zeichen von relativer Unzivilisiertheit sind. Der zivilisierte Mensch, also ich meine jetzt nicht solche Karikaturen, sondern aufrichtig zivilisierte Menschen haben etwas Wichtigeres als Werte. Sie haben nämlich starke Emotionen und verlässliche Normen und sie haben die Kraft, Virtus, ihre Emotionen an Normen zu binden. Kann sein, dass sie dann zusätzlich auch noch einen guten Geschmack haben und einen Stil des Lebens entwickelt, der vorbildlich ist. Ja, viele Werte lassen sich überhaupt nicht in Normen übersetzen. Also schönes Wetter ist zum Beispiel positiv bewertet. Daraus lässt sich ja nicht unbedingt eine Norm machen, vielleicht wenn wir dann technisch Wetter machen können. Gott bewahre uns davor. Machen wir ja außerdem schon mit dem Klimawandel. Schönes Wetter ist ein hoher Wert, aber Glückssache und aus Glück kann man keine Norm machen. Es gibt keine Pflicht zum Glück. Ebenso werden Helden und Heilige in vielen Gesellschaften hoch geschätzt, aber es gibt dort auch keine Norm, sei heilig, sei ein Held. Vor allem fehlt da auch die Sanktionsdrohung dafür. Werte, das vielleicht noch angefügt, Werte gehören natürlich bei Parsons ins Latency System. Das ist sozusagen die Systemstelle, wo Parsons die Wertefrage parkt oder die Schublade, in die er es reintut. Ja. Ich denke, wir tun gut daran, Werte als etwas zu behandeln, was im Kopf von Menschen angesiedelt ist. Es gibt natürlich Wertvorstellungen, zentraler Begriff bei Weber, Wertvorstellungen wie zum Beispiel wertrationales Handeln, Handeln nach Werten, das ist klar. Es gibt Glauben an Werte, es gibt Glauben an Ideale, das gibt es alles und das folgt in der Regel diesen Dimensionen der Logik, die ich im Groben skizziert habe. Also, meine Damen und Herren, passen Sie gut auf Ihre Werte auf, in beiderlei Hinsicht. Machen wir uns, das war jetzt dieser Exkurs zu den Werten, vielleicht machen wir uns jetzt auf den Weg, nochmal zurück zu den sozialen Normen zu kommen. Hätte man sich die Arten der Normen in verschiedenen Gesellschaften vor Augen, von den einfachsten Gesellschaften bis zu den komplexen Großgesellschaften, so trifft man natürlich auf eine ungeheure Vielfalt und auch innerhalb einzelner Gesellschaften gibt es eine immense Differenzierung von Normen. In dem einen Bereich ist etwas erlaubt, was schon einen halben Meter nebenan, vielleicht nur durch eine Tür getrennt, verboten ist. Das heißt, soziale Normen sind zunächst mal künstliche Regelungen, sie sind artifiziell und es gibt immense Variationen bei der Frage, was normiert ist und was nicht normiert ist. Oder strenger gesagt auch, was verrechtlicht ist und was nicht verrechtlicht ist. Und angesichts dieser ungeheuren Vielfalt stellt sich natürlich die Frage, wo anfangen? Wo fangen wir da überhaupt an? Nun, ich denke, es macht einen guten Sinn, sich mal die Frage vorzulegen, was wohl überhaupt die ersten Verbote gewesen sein könnten, die sich unsere Vorfahren long, long ago gegeben haben, unsere Vorfahren, als sie gerade dabei waren, aus Tieren zu Menschen zu werden. Was könnten überhaupt erste Verbote gewesen sein? In der Bibel gibt es ja so bekanntlich so eine Geschichte, die Ihnen vielleicht noch vertraut ist, sonst gucken Sie nochmal nach. Da heißt es, von einem Baum sagte Gott zu Adam und Eva nicht, von einem Baum dürft ihr nicht essen, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sonst werdet ihr sterben. Das ist eine klassische Norm mit Sanktionsdrohung. Die Geschichte handelt zwar von ersten Menschen, aber ist natürlich später aufgeschrieben worden, aber diese Bausteine, die da drin stecken, Essen, Erkenntnis von Gut und Böse, Tod, das sind so ein paar Punkte, die man sich ruhig mal merken könnte. Also die ersten Menschen, nehmen wir mal an, wir begleiteten einen Urgeschichtler auf seiner Expedition und er stößt auf ein paar Knochen in der Erde. Nach physiologischen Gesichtspunkten der Paläoanthropologie gehören diese Knochen zu einem Lebewesen irgendwo im Tier-Mensch-Übergangsfeld. Und wir stehen vor diesen Knochen und rätseln jetzt herum, war das nun ein Tier oder war das ein Mensch? Und es gibt nun einige Kriterien, die ziemlich sicher sind. Zum Beispiel ist erkennbar, dass diese Skelettknochen in einer bestimmten Haltung liegen. Oder direkt bei den Knochen finden wir noch irgendwas Bearbeitetes. Und dann schließen wir messerscharf, dass es sich hier um ein Grab handelt. Hier wurde ein Mensch begraben. Also zu den ersten Verboten könnten solche gehören, die sich auf den Tod beziehen. Und in der Tat, in allen uns bekannten Gesellschaften gehört der Tod zu den Phänomenen, die in höchster und kompliziertester Weise normiert sind. Bei vielen Tieren, den meisten Tieren ist das ja anders, nicht? Die verenden irgendwo, bleiben liegen, die Geier kommen, der Rest verwest am Wegrand. Menschen müssen mit ihren Toten irgendetwas machen und das ist immer normiert. Man kann das auch allgemeiner formulieren. Man könnte sagen, mit den Verboten und Geboten, die sich auf den Tod beziehen, nimmt sich die menschliche Gesellschaft aus dem Naturgeschehen heraus und setzt etwas künstlich Geregeltes dagegen. Es gibt Pflichten gegenüber den Verstorbenen. Und wenn Sie in der Geschichte nachgucken, die Pflichten in der Antike gegenüber den Verstorbenen, immens, immense Verpflichtungen, was Sie da alles machen müssen. Und heute, naja, zumindest muss heute etwas mit dem Leichnam gemacht werden, auch wenn Sie ihn in den grünen Rasen bringen. Es muss etwas gemacht werden. Man kann das nicht einfach so lassen. Wir nehmen uns aus der Natur heraus. Und natürlich auf den Tod beziehen sich eine ganze Reihe von Normen, die die Tötung betreffen. Normen, die festlegen, wer nicht getötet werden darf und wer wann getötet werden darf und sogar muss im Krieg. Normierung alles dessen, was mit dem Tod zusammenhängt und, wie ich denke, untrennbar damit verflochten ein ebenso großer anderer Bereich, Normierung alles dessen, was mit der Sexualität zu tun hat. Welcher Mann darf wann was mit welcher Frau tun? Welche Frau darf wann was mit welchem Mann tun? In allen uns bekannten Gesellschaften gehört die Sexualität zu den Phänomenen, die in höchster und kompliziertester Weise geregelt sind. Von sehr massiven Dingen, denken Sie an das Inzestverbot etwa, oder auch in modernen Zeiten, denken Sie, was weiß ich, an Bill und Monika oder ähnliche Skandale. Ich denke, es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, die Hauptmasse sozialer Normen und vor allem auch den höchsten Erfindungsreichtum finden wir um die Liebe, um den Tod herum, vielleicht dicht gefolgt von Normen, die sich um die Nahrung legen. Was darf man essen, wie muss es zubereitet werden? Wer isst schon Blumen in Europa? Mit wem isst man zusammen? Kommensalität bei Weber hatten wir schon mal. Ja, und am kompliziertesten sind natürlich die Normen für Hochzeitsmahl und Totenmahl. Ja, wir sind eigentlich schon bei dem zweiten Punkt, Sexualität und Tod, angekommen. Und es stellt sich nun bei unserem Nachforschen die Frage, warum eigentlich diese beiden Sachen? Warum diese überbordende Normierung im Bereich Sexualität und Tod? Wenn Sie sich diese Frage vorlegen, werden Sie merken, da können Sie viele Soziologiebücher lesen, die Antworten dazu sind dürftig. Was haben Sexualität und Tod miteinander zu tun? Frontal lässt sich diese Frage ohnehin, denke ich, nur schwer angehen und ich werde wohl oder übel im Folgenden, wie Sie schon an der Gliederung sehen, etwas hin und her springen müssen, Unterbrechungen machen, Umwege machen, denn wir haben es mit labyrinthischen Dingen zu tun. warum Sexualität und Tod als höchst normierte Bereiche? Wer gibt uns da überhaupt Antworten bei so schwierigen Fragen, die ohne Emotionen ja überhaupt nicht abzuhandeln sind? Nun, ich denke, lassen wir die Soziologen beiseite, wir müssten mal die Dichter fragen. Beim Hochzeitsmahl, beim Totenmahl wird in vielen Gesellschaften gesungen, rezitiert, erzählt. Und wenn Sie sich den Inhalt der Lieder angucken, er kreist zumeist ohnehin um Liebe und Tod. Eines der Lieblingsthemen in den Liedern. Ja, nun brauche ich natürlich wahrscheinlich sehr lange, um Ihnen die Gedichte vorzutragen, die mir nun da in diesem Bereich besonders gut gefallen. Und Sie haben wahrscheinlich da auch noch andere Lieblingspoesien. Dazu fehlt uns jetzt auch die Zeit. Aber nicht nur das, da ich, wie Sie verstehen müssen, als ein deutscher Hochschullehrer mich dem gebieterischen Zwange sozialer Normen gerade anlässlich dieses Schlüsselbegriffs nun auch nicht entziehen kann, sage ich jetzt nicht, welche Dichter ich verehre, sondern ich mache das, suche ganz normkonform die Antwort auf die Frage nach dem Zusammenhang von Tod und Sexualität bei Goethe, richtig. Und zwar auch im höchsten Maße normkonform aus Goethes Faust, und ich hoffe, man hat Ihnen in der Schule gesagt, dass Goethes Faust bis dato der Gipfel deutscher Literatur ist, sonst war Ihre Schule ein Schadensfall. Tja, so ist es. Also, Goethes Faust. Muss man einfach kennen. Ist zwar lang, erste Teil vielleicht noch mit Gretchen, der zweite Teil ist schon länger. Also, ich nehme da jetzt die Antwort raus. Die Szene, die ich da im Auge habe, das ist Faust und Mephisto. Mephisto, das ist bekanntlich der Teufel, das radikal Böse. Faust und Mephisto in der Walpurgisnacht, Sie wissen, was das ist, da sind bekanntlich bestimmte Frauen unterwegs, eben Hexen, die ja in der Genealogie des Feminismus inzwischen einen festen Platz sich erobert haben. Und Faust entdeckt nun abseits ein einsames, junges Mädchen von bleicher Schönheit, so sagt er, von bleicher Schönheit, so der Text. Also bleicher Schönheit, und wenn Sie sich jetzt bitte mal diese berühmten Ohren hinter den Ohren wachsen lassen und auf die Zeichen des Todes und die Zeichen der Sexualität hören, dann kommen wir mit diesem kleinen Stück Dichtung einen großen Schritt voran. Also Faust entdeckt das einsame Mädchen von bleicher Schönheit. Mephisto sagt, ich zitiere jetzt das, Mephisto, das lass nur stehen, dabei wird's niemand wohl, ein Zauberbild ist's leblos, ein Idol. Ihm zu begegnen ist nicht gut, vom starren Blick erstarrt des Menschen Blut, und er wird fast in Stein verkehrt. Von der Meduse hast du ja gehört. Faust antwortet: Fürwahr, es sind die Augen einer Toten, die eine liebende Hand nicht schloss, das ist die Brust, die Gretchen mir geboten, das ist der süße Leib, den ich genoss. Mephisto: Das ist Zauberei, du leicht verführter Tor, denn jedem kommt sie wie sein Liebchen vor. Faust: Welche Wonne, welch ein Leiden, ich kann von diesem Blick nicht scheiden, wie sonderbar muss diesen schönen Hals ein einzig rotes Schnürchen schmücken, nicht breiter als ein Messerrücken. Na, ich breche mal ab, das ist ja hart an der Grenze. Nicht wahr? Wie sonderbar muss diesen schönen Hals ein einzig rotes Schnürchen schmücken, nicht breiter als ein Messerrücken. Ich weiß nicht, ob Germanisten mir nun unbedingt widersprechen würden, aber ich würde sagen, hier wird ja mit einer Mordfantasie gespielt. Das ist schlicht soziologisch gesehen und der Sache nach üble Gewalt gegen Frauen. Was denn sonst? Dasselbe Bild von der bleichen Schönheit mit einem roten Schnürchen um den Hals, nicht breiter als ein Messerrücken, in einem Sexshop, das viele vor Jahren noch zweifellos unter die Antipornografie-Kampagne feministischer Gruppen ihrer Zeit von Alice Schwarzer machtvoll hervorgebracht, die für viele ohnehin eine Art neuer Hexe war. Eine sexistische Männerfantasie bei Goethe, so würde ich das sagen, zweifellos. Und gegen sowas gibt es nur ein Mittel, die Veränderung sozialer Normen, das heißt ein Gesetz, Norm, Gesetz gegen die Entwürdigung von Frauen in Schrift, Bild und Ton. Und dann sind die Gegner der Anti-Porno-Kampagne aufgestanden und haben sich berufen auf die Gefährdung für die Freiheit der Kunst. Und was wir da haben, ist ja ein veritabler Streit um soziale Normen in einem Dreieck von Sexualität, Tod, Freiheit der Kunst beziehungsweise zu verbietenden Schund. Ja, ich möchte an dieser Stelle noch mal einen Moment innehalten und die Normfragen unterbrechen und das einlösen, was ich Ihnen ja am Ende des Schlüsselbegriffs soziale Differenzierung versprochen habe. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen da versprochen, Überlegungen zu der Frage, wo Gender Studies, wo feministische Theorien in der Soziologie hingehören. Und ich hatte Ihnen das schon signalisiert, dass Frauenforschung entweder zu Differenzierungsfragen gehört oder es gehört zu Normfragen. Und jetzt hier anlässlich von Goethes Bleicher Schönheit mit der Messerfantasie unterbreche ich das jetzt nochmal, um das weiterzuführen, Feminismus-Exkurs. Ich denke, der Exkurs wird uns auch in Normfragen auch ein Stück voranbringen. Also als Leser feministischer Literatur, denke ich, gibt es immer zwei Möglichkeiten, das anzufassen. Die erste habe ich schon ausgeführt, unter Differenzierung, ich erinnere nochmal, das gehört in den Bereich soziale Differenzierung und hier wird die Frauenforschung in der Flucht einer binären Klassentheorie oder als Obklassen gesehen. Nicht? Es gibt Unterdrücker und Unterdrückte, Herrschende, Unterworfene. Frauenarbeit ist unbezahlte Arbeit, ist mindere Arbeit etc. im Haushalt. Maria Mies, Sie erinnern sich noch an dieses herrliche Zitat von Maria Mies, was ich Ihnen vorgelesen hatte. Zitat, die Frauen als einzige wirkliche Produzentinnen im Gegensatz zu den parasitären und aneignenden Männern sind die einzige Quelle des Reichtums. Maria Mies, Patriarchat und Kapital. Es gibt auch natürlich in der Literatur eine Verbindung von Frauenunterdrückung, Ausbeutung der Natur und Ausbeutung fremder Völker durch einen, wie es heißt, patriarchalen Kapitalismus. Und man kann diesen Diskurs natürlich auch historisch aufladen mit dem alten AB, kann man sagen, was ist der dritte Stand, was sind die Frauen, alles, nicht wahr, einzige Quelle des Reichtums, was sind sie in diesem System jetzt? Nichts, Frauenarbeit wird ausgesorgt, Hausarbeit, Familienarbeit, was ist sie? Nichts, Luft, sie ist nichts, nicht einmal Lohn kriegen sie dafür. Das sind ja Diskurslinien, mit denen ihre Mütter das in den 70er und 80er Jahren zu tun hatten. Lohn für Hausarbeit. CSU hat jetzt durchgesetzt Betreuungsgeld für die, die ihre Kinder nicht in die Krippe geben wollen. Ja, kann man, das ist ein heißes Thema, ne? Und man könnte natürlich diese Formulierungen noch bei Maria Mies, die Sieschen Formulierung einfügen. Der dritte Stand, die Frauen sind ein gefesseltes und unterdrücktes Alles, nicht? Was wären sie ohne das Patriarchat? Alles, aber ein freiendes und blühendes Alles, nicht? Nichts geht ohne sie, alles würde unendlich viel besser gehen ohne die anderen. Das kann man ausbauen, auch natürlich mit theoretischen Formulierungen. Sobald jemand unterdrückt wird, wird seine Sache die gute Sache. Auch eine Formel. Wir Frauen, so Teile des feministischen Diskurses, bilden ein Lager. Und je aktiver wir werden, umso wirksamer wird auch die verstellte Wahrheit herauskommen. Denn Wahrheit und Recht ist asymmetrisch. Immer eine Formel des binären Diskurses. Wir kommen aus dem Schatten, wir waren die Verlorenen und Vergessenen, jetzt ergreifen wir das Wort und fangen an, unsere Geschichte zu sagen. Und in der Tat muss man ja sagen, mit der Entstehung von Frauenforschung ist eine ganze Menge ans Licht gekommen, was man vorher nicht kannte. Man wollte nicht, dass Frau Wahrheit ans Licht kommt. Und Frauenforschung in der Soziologie hätte die Aufgabe, gleichsam die Gegengeschichte aufzuarbeiten. Die Gegengeschichte zur Geschichte des Patriarchats. Ich meine, ich benutze alles diesen Diskurs der sozialen Differenzierung angewandt auf die Geschlechterdifferenz. Für die Soziologie heißt das, und da gibt es auch Berge von Literatur, wir brauchen gegen die patriarchale Soziologie eine weibliche Soziologie. Nicht? Wir Frauen müssen alle Begriffe in unserer weiblichen Sprache sagen. Gegen eine männliche Theorie sozialer Differenzierung, eine weibliche Theorie sozialer Differenzierung. Gegen den männlichen Begriff vom sozialen Handeln, gegen den Gender Bias, der da drin ist, müssen wir einen weiblichen Begriff von sozialem Handeln entwickeln. Und Systeme und Strukturen sehen auch wieder anders aus, wenn Frauen darüber forschen. Und natürlich bei sozialen Normen auch nochmal, alles muss, wie man sagt, muss gegendert werden. Jede Frage müssen wir gendern. Das ist sozusagen eine breite Strömung innerhalb der Frauenforschung. Eine Option seit den 70er Jahren, die von einer ganzen Reihe von Frauenforscherinnen gewählt wurde. Und man muss sagen, da ist auch enorm viel geleistet. Es ist viel ans Licht gekommen, was verdrängt gewesen ist. Und es wird auf dieser Linie auch noch viel mehr ans Licht kommen, weil eben diese Gegengeschichte der Idee nach eine neue Kontinuität begründen will. Dies ist sozusagen eine Option. Sie nimmt ihren Startpunkt von einer Selbstauslegung des Weiblichen her und definiert die Unterdrückungsgeschichte als eine Selbstauslegung einer feministischen Position. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken, mit den Normen geht es nicht so ganz so glatt voran. Es gibt Unterbrechungen, Umwege, Exkurse, Rückbezüge. Wir haben das noch mit der sexistischen Mordfantasie bei Goethe zu klären. Aber ich fange mit der zweiten Option, das lege ich Ihnen zwar schon hin, also Frauen als unterdrückte Klasse im patriarchalen Kapitalismus, das ist die eine Option, das nenne ich binärer Befreiungsdiskurs. Und die zweite Option, damit mache ich nach der Pause weiter, Geschlechterdifferenz und allgemeine Normen, Gesetzesmimesis und Autokopie. Und jetzt warte ich auf die Eintragung für 5+1 morgen. Ja.